Anscheinend haben die ständigen gegenseitigen Drohungen der Supermächte Amerika und UdSSR und das beginnende Wettrüsten viele Schriftsteller bewegt, erneut über einen Krieg, vielleicht sogar einen Atomschlag, nachzudenken. Auch Karl Zuckmayer fragte nach den großen tragischen Konflikten der Zeit. Zitat: Der heutige Mensch, besonders der Jüngere, befindet sich in einer Art weltanschaulicher Verwirrung zwischen Rationalismus und Religion, zwischen idealistischen und materialistischen Auffassungen. Das alles braut heute im Innern der Menschen und führt zu einer tragischen Konzeptionswirrnis. Auf der Suche nach einem Punkt, an dem sich all dies deutlich aufweisen lässt, kam der Stoff zu mir. Zuckmayers »Das kalte Licht«, angelehnt an den international bekannt gewordenen Spionagefall des Verräters Klaus Fuchs, wurde 1955 durch Gustav Gründgens am Schauspielhaus Hamburg uraufgeführt. Das kalte Licht. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Drama von Karl Zuckmayer. Gestern haben die Deutschen Warschau bombardiert, meldet heute die Times. General Schlamm, dagegen kommt keiner auf. Da bleiben Hitlers Panzer stecken. Aber die Times... Glauben Sie mir, der ganze Spuk dauert keine 2 Wochen mehr. Darf ich mich zu Ihnen auf die Bank setzen? Natürlich. Deutscher? Weil ich die Basler Nationalzeitung lese? Die könnte ein Schweizer auch lesen. Aber ich denke, Sie sind deutscher Emigrant. Interessiert Sie das? Schicksalsgenosse. Eine echt deutsche Wortverbindung. Was ist die Wurzel? Schicksal oder Genosse? War Madrid im Schützengraben. Aha, Spanienkämpfer. Ich heiße Buschmann. Vielleicht erinnern Sie sich. Wolters. Christoph Wolters? Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Denken Sie mal an Paris 1936. Protestversammlung des Front Populaire. Sie müssen ein tolles Gedächtnis haben. Gehört zum Handwerk. Ich beschäftige mich nicht mehr mit Politik. Auch der Ochse beschäftigt sich nicht mit den Fleischpreisen. Er wartet ab, bis er drankommt. Genügt Ihnen das? Bei Ihren Anlagen und nach Ihrem Vorleben? Was wissen Sie von meinem Vorleben? Genug, um Sie darauf festzulegen. Wer einmal in die Partei eintritt... Ich habe die Mitgliedschaft seit meiner Flucht aus Deutschland nicht erneuert. Die deutsche KP ist zerplatzt. Ich bin nie der französischen oder der englischen beigetreten. Die Partei ist überzeitlich und international. Auch jetzt noch? Lesen Sie hier. Mensch, davon lassen Sie sich verbiestern. Empfang in der russischen Botschaft unter den Linden. Der grinsende Ribbentrop, der freundliche Molotow. Bündnis der jungen Völker für den Anschauungsunterricht in der Hitlerjugend. Jede andere Politik wäre Selbstmord und wir können uns zuallererst aufhängen. Ich halte mich an die Tatsachen. Moskau deckt Hitler den Rücken. England hat ihm den Krieg erklärt. Und wo führt es ihn? In den französischen Puffs vielleicht. Dieser ganze Krieg ist doch ein aufgelegter Schwindel, eine abgekartete Sache zwischen den kapitalistischen... Brauchen Sie. Danke, ja. Wissen Sie was, Buschmann? Ich glaube, ich bin kein Umgang für Sie. Ich bin um die britische Staatsbürgerschaft eingekommen. Bisschen zu spät, was? Als feindlicher Ausländer? Alle Einbürgerungen sind vorläufig suspendiert, aber das ändert nichts. Ich will hier bleiben. Und wie stellen Sie sich hier Ihre Zukunft vor? Wissenschaftlich wird hier enorm viel gearbeitet, Herr Kommissar. Mehr als bei den verbündeten jungen Völkern, die ihre besten Köpfe an die Emigration verlieren. So wie den Ihren zum Beispiel. Dann machen Sie sich ruhig lustig über mich. Meine eigentliche Heimat, auch meine Partei, ist nun mal die Fakultät. Die Wissenschaft, wenn Sie so wollen. Wolters, wir wollen mit offenen Karten spielen. Sie haben doch längst heraus, dass ich nicht per Zufall im Green Park spazieren gehe, wo Sie fast täglich Ihre Freistunden verbringen. Ich hätte Sie auch vor Ihrem Institut abpassen können. Aber hier können wir ungestört reden. Und es ist besser, wenn man uns nicht zusammen sieht. Ich habe gar nicht die Absicht, mit Ihnen ungestört zu reden. Was wollen Sie überhaupt von mir? Wollen wir abbrechen? Geben Sie mir noch eine Zigarette. Ich bin Berufsrevolutionär. Parteisoldat sozusagen. Warum? Weil ich glaube, dass sich nichts anderes lohnt heutzutage. Alles andere ist Zirkus, Rutschbahn, Selbstbetrug. bis auf der ganzen Welt einmal die Produktionsmittel... Nur keinen Schulungsvortrag, um Gottes Willen. Naja, Sie wissen das schon. Aber scheint, Sie haben es vergessen. Ich, sehen Sie, komme vom Militär. Fahnenjung am Ersten Weltkrieg, dann Reichswehroffizier. Da war eine Menge los unter den jüngeren Rangstufen. Sie erinnern sich wohl an Scheringer und seine Leute. Die meisten sind Edelnazis geworden, mit Familienzulagen und Beförderungsvorsprung. Hätte mir auch so gehen können. Wenn ich nicht mit Siegts geheimer Stabsmission im Jahre 30 nach Moskau geschickt worden wäre. Dort ist mir ein Licht aufgegangen. So? Ein Licht? Ein Dauerbrenner, mein Junge. Langt für ein finsteres Jahrhundert. So. Ich habe Ihnen meine Karten offen hingelegt. Jetzt könnten auch Sie endlich mal einen Kopf rausstecken aus Ihrem Schneckenhaus. Sie sind doch mit dem Herzen immer noch bei uns. Das steckt Ihnen doch in der Lymphe, wie eine Religion. Ach, was reden Sie da von Herz und Religion? Sie werden es nicht verstehen, aber es gibt etwas in der Welt der Zahlen. Das ist nur hypothetisch, nur geistig zu beweisen und trägt doch unsere ganze Existenz. Mit anderen Worten, Flucht in die Abstraktion. Ach Gott, ich habe Ihnen ja gesagt, Sie werden es nicht verstehen. Ich verstehe eines nicht. Wie ein Mensch, der sich mit Mathematik befasst, die Logik der Ereignisse verleugnen kann, die alle in eine ganz bestimmte Richtung weisen. Und eine Gesellschaft akzeptieren, die offensichtlich keine andere Aufgabe mehr hat, als an ihrer eigenen Planlosigkeit zugrunde zu gehen. Wer sagt, dass ich sie akzeptiere? Prinzipiell bin ich mit Ihnen ganz einer Meinung. Aber moralisch. Moralisch hocken Sie in Ihrem Schneckenhaus und schwitzen Millesimalbrüche aus. Wen grüßen Sie denn da? Das Mädchen da drüben. Hallo, Jördis. Hallo, Mr. Walters. Donnerwetter. Woher kennen Sie die? Kollegin von der theoretischen Physik. Deutsche? Norwegerin. Sie assistiert beim alten Ketterick. Bei Ketterick? Da muss sie was los haben. Hat sie auch. Die müsste Genossin werden. Bei der Figur? Wo steht sie politisch? Politisch? Ich kenne sie kaum. Ich muss jetzt ins Seminar. Werden Sie zu einer Funktionärversammlung kommen? Nein. Wie wär's, wenn wir uns noch mal hier treffen? Warum nicht, solange Sie noch Zigaretten haben? Spielen Sie doch nicht den Zyniker, das glaubt Ihnen kein Widerhopf. Mir scheint überhaupt, Sie spielen nur so herum. Sie spielen sich selber was vor. Das kann schon sein, es mag stimmen. Im Anfang war das Spiel. Wollt das? Begreifen Sie doch endlich. Unser Spiel ist ernst, blutiger Ernst. Es ist das letzte Spiel, um die Macht auf Erden. Und wer es verliert, für den gibt's keinen Pardon. Was wissen Sie von der Macht auf Erden? Die Macht auf Erden, die ist in ein paar Formeln komprimiert. Und wer die weiß, der könnte den Erdball so in der Hand halten und wägen oder wegwerfen, wenn er ihn nicht mehr liebt. Halten Sie mal. Da haben Sie was Hochinteressantes gesagt. Das müssen Sie mir näher erklären. Philipp Braun? Wolters, ja, ja, Sir Elvin erwartet ihn. Sie können ihn durchlassen, wenn sein Passierschein in Ordnung ist. Aber natürlich, wir sind seit 3 Jahren im Krieg, wir kennen die Geheimhaltungsvorschriften. Sagen Sie ihm die Türnummer. Danke, Captain. Hallo, 679? Nein, Sir Elvin ist noch nicht da. Hier spricht Angus Philip Brown, sein Assistent. Wer? Sekretär des Premierministers? Ja, ich werde Sir Elvin bestellen, er möchte anrufen, sobald er kommt. Natürlich, wir haben die Geheimnummer. Danke, mein Herr. Ach, Sie sind Herr Wolters, nicht wahr? Ja. Warum treten Sie nicht näher? Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Wir haben hier einige der Berechnungen zur Hand, die Sie aufgestellt haben. Ich muss sagen, Herr Wolters, finde ich verblüffend. Ja. Und trotzdem ist mir nicht ganz klar, wozu ich hier... Ich möchte Sir Elvin nicht vorgreifen. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben mir eine große Chance. Schauen Sie mich an. Angus Philip Brown heiße ich. Nebenbei bemerkt, unter Kollegen nennt man mich Philly. Aha. Ich wurde von der Rekrutenausbildung hierher abkommandiert, aufgrund meiner theoretischen Arbeiten über die Alpha-Proton-Reaktion. Und jetzt habe ich als gemeiner Soldat einen Captain, 4 Leutnants und 2 Sergeanten unter mir. Nur für die Sicherheitsmaßnahmen. Wer spielt hier Klavier? Lady Ketterick. Ach, wissen Sie, Herr Wolters, bei uns geht ja alles furchtbar militärisch zu. Ein Schwächezeichen, finden Sie nicht? Bei den Russen ist das ganz anders. Der Attaché hat mir selbst gesagt, dass dort die staatlichen Wissenschaftler in voller Freiheit arbeiten. Als reine Privatleute. Natürlich nicht im bürgerlich-liberalen Sinn. Aber das versteht man hier nicht. Sagen Sie, haben Sie die Frühnachrichten gehört? Nein. Ja, die Nazis melden schon wieder einen Sieg ihrer Nordarmee, die sich auf Leningrad zubewegt. Aber das hat nichts zu sagen. Wieso nicht? Na, was sind 100.000 Gefangene bei den russischen Massen? Die müssen sie nur ernähren. Sehen Sie, Herr Wolters, Es ist die bewährte Taktik Moskaus, den Feind hereinzulassen, bis er seine rückwärtigen Verbindungen nicht mehr unter Kontrolle hat. Und erst dann zum Schlag auszuholen, wenn man seine verschiedenen Armeesäulen isolieren und voneinander abschneiden kann. Nur daher ist der Krieg im Grunde jetzt schon entschieden, und zwar für unsere Seite. Und was tun wir dabei? Wir? Ach, Sie meinen die westlichen Verbündeten? Sagen Sie, oder meinen Sie wir persönlich? Ich meinte nur so. Ja, es gibt hier noch ein paar alte, hartgesottene Konservative, unser Chef zum Beispiel. Die lachen sich ins Fäustchen bei der Idee, dass das kommunistische Russland sich für uns verblutet. Keterek? Den hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Sie werden ihn kennenlernen. Aber, Herr Wolters, das hat alles nichts zu sagen. Wir haben jetzt einen Club der Sowjetfreunde. Da müssen Sie mal hinkommen. Wir veranstalten Vorträge politischer und militärischer Sachverständiger. Und wir singen Kosakenlieder. Die singen Sie lieber allein. Es schickt sich nicht für einen feindlichen Ausländer. Aber Herr Wolters, das sind Sie doch die längste Zeit gewesen. Jetzt ist er heimgekommen von seinem Morgenritt. Immer dieses Geschnäbel und Gegirr da drin. Verliebt wie die Wellensittiche und geil wie die Meerkatzen. Wer? Die alten Leute? Ja, Sir Elvin hat erst kürzlich zum 4. Mal geheiratet. Psst, er kommt. Guten Morgen. Was Neues, Philipp? Ach, da ist ja auch Mr. Wolters. Tut mir leid, dass ich mich ein paar Minuten verspätet habe. Schließen Sie daraus nicht, dass Sie das auch tun könnten, wenn Sie hier arbeiten. Die Akte, Philipp. Jawohl. Nein, nicht die Sicherheitsflachte, das interessiert mich nicht. Die Institutszeugnisse und die Papiere von Edinburgh. Bitte schön, Selvin. Sie haben im Jahr 1938 meine Vorlesungen zur Theorie der gasförmigen Diffusion gehört. Ja. Hoffentlich haben Sie das vergessen. Wir halten jetzt ganz woanders. Im gegenwärtigen Stadium geht es um gewisse Probleme der Quantendynamik und der Kernstabilität. Nun, das scheint Ihr Spezialfach zu sein. Wollen Sie sich verpflichten? Für mich kommt das natürlich sehr überraschend, Herr Professor. Mr. Elvin heiße ich. Sie müssen es sich also noch überlegen. Na, das ist Ihre Sache. Hier, schauen Sie sich das Verpflichtungsformular durch und sagen Sie mir, ob Sie zur Unterschrift bereit sind. Ich warte auf Ihren Rapport, Philipp. Die russische Botschaft hat angerufen, Kulturattaché Karnowski, um uns persönlich zu einem Empfang für Professor Landau einzuladen. Ich habe gesagt, sobald wir die offizielle Einladung erhalten, werden wir... Selbstverständlich absagen. Wenn Landau mich sehen will, soll er zu mir kommen, wie in früheren Zeiten. Aber das werden Sie ihm nicht erlauben, weil er nicht zu Ihren Funktionsknöpfen gehört. Sir Elvin, wenn ich mir eine Bemerkung gestatten darf. Professor Landau ist nach Ihrem eigenen Urteil ein Genie unseres Fachs. Und die Begegnung wäre für mich ein Erlebnis. Ich wurde nämlich auch aufgefordert. Kommt nicht in Frage, Philipp. Lesen Sie seine Schriften, da haben Sie mehr davon. Von mir aus können Sie die Sowjets anhimmeln, so viel Sie wollen. Das ist eine Sache Ihrer privaten Simplizitas. Aber ich wünsche nicht, dass unsere Abteilung bei diesem Anlass dort in Erscheinung tritt. Es könnten Ihnen gesprächsweise auch Dinge herausrutschen, die nicht dorthin gehören. Sir Elvin, ich bitte Sie, überzeugt zu sein. Ja, ich zweifle nicht an Ihrer Loyalität, Philipp. Aber diese Dinge entziehen sich Ihrer Kontrolle und Ihrer Urteilsfähigkeit. Ist das klar? Jawohl, Sir Elvin. Haben Sie das Formular durchgelesen, Mr. Wolters? Nein, Sir Elvin. Ich habe Ihrem Gespräch zugehört. Das ist für mich im Augenblick viel wichtiger. Weshalb? Es ist gut zu wissen, welchem Herrn man dient. Oh. Philipp, schauen Sie doch bitte ins Dechiffrierbüro. Ich möchte mit Herrn Wolters ein Wort unter vier Augen sprechen. Gewiss, Sir Elvin. Hören Sie mir jetzt genau zu und überlegen Sie sich jedes Wort, das Sie sagen. Mir ist jedermann recht, der zur Beschleunigung unserer Arbeit beitragen kann, selbst wenn er ein Deutscher ist. Können Sie sich unsere Sache verschreiben? Bedingungslos. Jawohl, Sir Elvin. Für mich ist Deutschland heute ein solchen Herd, den man ausbrennen muss. Und daher decken sich unsere Interessen. Ich habe kein Bedenken, an Ihrer Arbeit teilzunehmen. Zumal sie mich dem eigentlichen Ziel meines Lebens näher bringt. Sie werden es auf Ihren Eid nehmen, dass Sie in absoluter Loyalität und mit allen Ihren Handlungen nur noch den Interessen, Maximen und Gesetzen der britischen Krone dienen und keinen anderen mehr in der Welt. Sie würden in Konsequenz durch jede abweichende Handlung das Verbrechen des Hochverrats begehen. Haben Sie das bedacht? Ich dachte mir, dass ich vor diese Alternative gestellt würde. Es ändert nichts an dem, was ich vorhin gesagt habe. Könnte ich jetzt Ihre Hirnschale aufbrechen und dort hineinschauen, wo der Hintergedanke wohnt? Vielleicht heißt er, dass Kronen und Altäre für Sie keine Bindungen bedeuten. Sie waren vor Ihrer Flucht Ostdeutschland Kommunist? Sozialist. Vollständige Offenheit wäre mir lieber zwischen uns. Aber ich habe weder das Recht noch die Absicht, mich in Ihre Privatbezirke zu drängen. Ich möchte Ihnen meine Reservatio Mentalis nicht vorenthalten, Sir Elwin. Hä? Ein Eid hat für mich keine religiöse Bedeutung. Ob Sie an den Gott glauben, bei dem Sie schwören, spielt keine Rolle. Der Eid ist die Formel für eine unlösbare Fusion. Unser Gott ist die Wissenschaft, die Erkenntniskraft des menschlichen Geistes. Auch ich habe keinen anderen. Sie werden bei mir die weitestgehende Meinungs- und Forschungsfreiheit genießen. Dafür verlange ich unbedingte Gefolgschaft zu mir und zu England. Wenn Sie mir die Hand geben, bedeutet das mehr als ein Schwur vorm Lord Oberrichter. Wollen Sie das tun? Ja. Halt! Wir sind noch nicht so weit. Nun muss ich Ihnen zunächst mal ein paar Monate auf den Zahn fühlen und herauskriegen, was Sie leisten. Können Sie sich unter dieser Skizze was vorstellen? Ich denke mir, es handelt sich um das Schema einer Atombatterie. Hm? Vieles daran ist mir noch unbegreiflich. Ja, mir auch, obwohl es mein eigener Entwurf ist. Das heißt, ich ahne noch nicht, wie sich eine Kettenreaktion praktisch auswerten wird. Bin ich zu früh, Sir Elwin? Die hatten erst die Hälfte der Chiffrien. Da sehen Sie, weshalb ich diese Leute als Kriegsverzögerungsknaben bezeichne. Das genügt jetzt, Mr. Walters. Sie können morgen mit der Arbeit beginnen. Habe ich Ihnen übrigens gesagt, dass Sie Ihre Berufung im Wesentlichen meiner Frau verdanken? Ich kann mich nicht besinnen, dass ich die Ehre gehabt hätte. Es wird Ihnen einfallen, wenn Sie sie sehen. Man vergisst sie nicht. Ja, die ist... Sir Elwin, ich hatte vorhin vergessen, wir hatten einen Anruf vom Sekretariat des Premierministers. Er ließ um sofort Ihren Rückruf bitten. Mensch, und das sagen Sie mir jetzt erst. Ja, haben Sie denn nichts als Ihre Russenbotschaft im Kopf? Ich mache den Anruf und meinen Privatanschluss. Ja, die ist... Bringen Sie mir die Akten von Washington. Jawohl, Sir Elwin. Meine Frau kann inzwischen den Laden übernehmen. Jawohl. Was ist Ihnen denn, Mr. Walters? Sie schauen so weiß aus. Na, hat er Sie derart hergenommen? Ich hatte noch nicht gefrühstückt. Es gab nichts am Bahnhof. Hey. Sofort, Sir Elwin. Guten Morgen, Lady Patrick. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, Lady... Christoph. Mein Gott. Ja, das... Christoph, er hat mir kein Wort gesagt und Sie wussten... Ich wusste nichts. Schließlich war ich 15 Monate in Kanada. Abgeschnitten von allem. Christoph, ich muss Ihnen das erklären. Sie sind mir keine Erklärung schuldig. Ach, kommen Sie, Christoph, schauen Sie mich an. Man kann sich nicht fremd werden, wenn man wirklich befreundet war. Auch wenn man verschiedene Wege geht. Oder gegangen wird. Das gilt nicht für Sie, natürlich. Seit wann sind Sie verbittert? So kenne ich Sie gar nicht. Kennen Sie mich überhaupt? Christoph, Sie wissen nicht... Sie können gar nicht wissen, wie Sie mir damals gefehlt haben. Gerade damals, als man Sie abgeholt hatte und nach Kanada deportierte. Da war London eine Hölle für mich. Ich wollte nach Hause, aber das ging nicht mehr. Sie hatten Norwegen überfallen und meinen Vater als Geisel festgesetzt. Ich habe bis heute keine Nachricht von ihm. Und wenn Sie mich nicht abgeholt hätten? Ich weiß nicht, Christoph. Ich weiß nie, wie etwas wäre, wenn... Sie sind glücklich. Ich frag nicht danach. Ich hatte keine Wahl. Ob ich Ketterick glücklich machen kann, das ist eine andere Frage. Aber es kommt wohl nicht darauf an, für Männer wie ihn. Für Männer wie ihn? Ja. Ich kann diese Stellung nicht annehmen. Was sagen Sie? Es ist nicht Ihretwegen, Jördis. Wenigstens nicht allein. Das lässt sich überwinden. Aber... Ich weiß nicht, was ich darf und was ich nicht darf. Was ist Pflicht? Was ist Wille? Was ist Bestimmung? Alles spaltet sich auf wie unter einem Strahlenbeschuss. Wie kann da ein Mensch noch seinen Weg sehen? Christoph, glauben Sie nicht, dass es mir leicht gefallen ist, hier weiterzumachen? Als Frau empfinde ich diese Arbeit fast wie eine Unnatur. Aber es ist auch eine Art von Selbstschutz für mich. Für Sie wäre es eine Art von Selbstverleugnung, fast von Selbstmord, Sie nicht zu akzeptieren. Nun ja. Und warum nicht? So dürfen Sie nicht reden, Christoph. Sie haben eine Aufgabe in der Welt. Wenn ich eine Aufgabe habe, kann ich sie dann begrenzen? Begrenzen? Jeder reicht nur den Eimer weiter, wie beim Feuerlöschen. Aha. Gut. Also, auf Gedeih oder Verderb? Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das haben Sie schon getan. Die Amerikaner kommen uns zuvor. Sie sind nicht im Krieg. Wir arbeiten hier zu langsam. Wir haben zu wenig Material, zu wenig Fantasie, zu wenig Geld. Beeilen Sie sich, Philipp. Ich habe keine Minute zu verlieren. Jawohl, Serwin. Mr. Wolters? Noch hier? Morgen früh, Punkt 9. Auf Wiedersehen, Mr. Wolters. Na, worauf warten Sie noch? Ja, auf Wiedersehen. Vorwarnung, Wolters. Und Sie kommen zu spät. Tut mir leid, Buschmann. Wir spielten ein Double, das ich ein wenig in die Länge zog. Ich konnte nicht abbrechen, das wäre aufgefallen. Macht nichts, Wolters, wenn Sie so mich handelt. Aber wenn Sie es mit einem anderen Kontaktmann zu tun kriegen, müssen Sie es einteilen, auf die Minute pünktlich zu sein. Mit einem anderen Kontaktmann? Ach, Sie meinen drüben in Amerika. Ich weiß noch nicht, wann die Reise losgeht. Aber ich. Das heißt, was meine Reise betrifft. Was? Ist es soweit? Wir starten morgen früh. Wohin? Werden die Behörden Sie so ohne weiteres rauslassen? Ich reise auf livländischen Diplomatenpass. Wird nur vom Geheimdienst abgefertigt. Und haben Sie schon eine Ahnung? Genaue Richtlinien. Ich werde einem russischen Pionierbataillon zugeteilt, als Sendeleiter für Frontpropaganda in die deutschen Stellungen. Sind wir etwas angenockt, seit Stalingrad. Was würden Sie anfangen, wenn plötzlich der Weltfriede ausbricht? Keine Gefahr für unsere Lebzeiten. Ich beneide Sie fast. Sie? Sie sind doch nur glücklich, wenn Sie über 27-stelligen Bruchzahlen brüten können. Der geborene Arbeitsmensch. Wundert mich schon, dass Sie sich Zeit nehmen zum Tennis. Mit wem spielen Sie? Kollegen? Hauptsächlich mit der Frau meines Chefs, Lady Catterick. Also auch eine Art von Arbeit. Haben Sie die Berichte parat? Natürlich. Wir haben chiffrierte Meldungen aus Moskau, die Ihre Arbeit aufs Höchste bewerten. Ich kann Ihnen sagen, Sie gelten dort heute als unser wichtigster Informant. Was ich bisher geliefert habe, waren nur die Ergebnisse meiner eigenen Arbeit. Kopien der Berechnungen, die ich persönlich aufgestellt habe. Also durchaus mein geistiges Eigentum, über das ich doch wohl nach eigenem Ermessen verfügen kann. Warum entschuldigen Sie sich? Ich habe seit ein paar Wochen meine Bürgerschaftspapiere und stehe im britischen Staatsdienst. Das ist immerhin eine kitzlige Sache. Es wird nie herauskommen, wenn Sie vorsichtig sind. Das meine ich nicht. Die ethische Frage. Die liegt doch für uns ganz anders. Wir haben darüber oft genug diskutiert. Trotzdem komme ich mir manchmal vor wie ein Verräter. Allerdings, wenn ich an Catterick denke und die Welt, die Klasse, diese Menschenart, die er repräsentiert, dann verrate ich gern mit Überzeugung, mit Leidenschaft, ja mit Wollust. Quatsch. Ein Verräter werden Sie höchstens, wenn Sie es um des eigenen Vorteils willen täten. Übrigens lässt Karnowski Ihnen nochmals sagen, Sie möchten doch wenigstens für Ihre Unkunst... Ausgeschlossen, ich nehme nichts an. Sie sagen ja selbst, dass ich da nicht mehr sauber wäre. Wie Sie meinen. Erhalten Sie sich das Imago Ihrer immakulaten Seele. Sie müssen ja nicht davon leben, wie ich. Ich weiß auch nicht, ob ich über das bereits Gelieferte hinausgehen soll. Mensch, Wolters, können Sie wirklich verantworten? Nein, ich kann es nicht. Ich kann und darf nicht verantworten, dass unsere Forschungsergebnisse, dass diese Formeln auf Jahre hinaus, vielleicht auf immer, allein in der Hand dieser Leute hier sind, die sie zu Machtzwecken missbrauchen. Es darf nicht sein. Es darf einfach nicht sein, dass die Forschung sich hinter Stahltüren versteckt. Ihr Licht gehört der ganzen Welt. Überlassen Sie doch diese Argumente Ihrem Verteidiger, wenn Sie mal einen brauchen. Es gibt Situationen, in denen man nicht mehr nachdenkt und nicht mehr diskutiert, nur handelt. Das ist keine Diskussion. Es ist ein Selbstgespräch. Ginge gern mit Ihnen mit. Die Lichter von Manhattan, Times Square bei Nacht, wie er weint und lacht. Sie sind so nervös heute, Buschmann. Ich? Nervös? Ich glaube, Sie spinnen. Ich. Worauf lauschen Sie? Das war eine Schwarzamsel. Ganz in der Nähe. Es gibt viele im Park. Walters, ich glaube, wir werden uns nicht wiedersehen. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung spricht allerdings dagegen. U-Boote, Minen, Messerschmitts, dazu noch Ihr Frontauftrag. Das ist es nicht. Als ich nach Spanien ging, wusste ich genau, dass ich wiederkomme. Es ist etwas anderes, ganz was anderes, dass ich auf mich zukommen spüre, ohne dass ihr es sehen kann. Ich wäre nicht der Erste. Was? Das meinen Sie? Aber was sollte man Ihnen denn anhängen? Bei Ihren Verdiensten, ein Mann der alten Garde, Bolschewik bis in die Knochen. Naja, vielleicht gerade deshalb. Wir haben uns selbst dazu bekannt, nichts als Stoff zu sein. Futter der Entwicklung. Plankton im Ozean. Nun werden wir halt verdaut. Verschluckt, verdaut und der Rest als Gewölle ausgespien, wie sich das gehört. Was können wir sonst verlangen? Es geschieht dir nach deinen Werken. Jetzt fange ich an, mir Sorgen um Sie zu machen. Sie denken, Buschmann, das kann Sie ins Schlittern bringen. Früher habe ich Sie eher für einfältig gehalten. Oh, jeder hat seine eigene Art von Einfältigkeit. Das ist wohl der kleine, saubere Rest, der von der Kinderzeit noch geblieben ist. Sehen Sie, ich habe keinen Freund, weder männlichen noch weiblichen Geschlechts. Seit Weltkrieg I nicht mehr. Die Liebschaften, da ist man einander am Fremdesten. Deshalb macht's ja Spaß. Und man darf sich niemals verraten. Nie das Visier öffnen. Nie vertrauen. Erinnern Sie sich, wie Sie mich hier um Zigaretten angeschnurrt haben, auf dieser Bank? Genau genommen habe ich Sie nicht angeschnurrt. Ja, vielleicht war es anders. Aber ich habe Sie immer gemocht. Eins ist mir völlig klar. Dass ich mit keinem Menschen mehr wirklich reden kann, wenn Sie gegangen sind. Jawohl, das. Wir haben uns jeder auf seine Art in die Wüste begeben. Ohne Dromedar. Dafür sind wir der Treibstoff im Motor einer unaufhaltsamen Entwicklung. Ach, nun reden Sie schon wieder Gips und Stuckatur. Sie zeigten gerade einen Schimmer von Menschlichkeit. Und das müssen Sie geträumt haben, liegt mir gar nicht. Walters, ich gebe Ihnen jetzt die exakten Instruktionen für Ihren amerikanischen Kontakt. Sie heißen von jetzt an 2K96. Ihr Kontaktmann 2K97. Sie treffen ihn am ersten Freitag in jedem Monat. Punkt 7 Uhr abends. Falls was dazwischen kommt, am Freitag darauf oder wieder am Freitag darauf, bis der Kontakt vollzogen ist. Und zwar, hier haben Sie den Stadtplan von New York. Mr. Walters. Ja, Mr. Die anderen Herren unseres kleinen Verständigungsmeetings ergehen sich schon auf der Terrasse. Sie haben ja in Las Medas noch keinen persönlichen Anschluss gefunden. Außer Philly, den Sie von London kennen. Mr. Wivenschild, ich habe mich noch nicht sehr bemüht. Haben Sie einen besonderen Grund dazu? Wozu? Mir kommt vor, Sie wünschen keine Bekanntschaft. Ich bin erst 3 Tage hier. Sie werden bald Gelegenheit bekommen, an einem der Experimente teilzunehmen, mit denen wir die westliche Wüste unsicher machen. Was war es nur, was ich Sie fragen wollte? Können Sie mir nicht helfen? Ich? Wieso? Sie können gar nicht Gedanken lesen, sonderbar. Und können Sie es denn? Das kann jeder, wenn er will. Es ist nur eine Taktfrage, wie weit man damit geht. Dann heißt es, vor Ihnen auf der Hut sein. Aber nein. Nur vor meiner Sekretärin. Miss Fitch! Ja, entschuldigen Sie mich bitte. Mr. Löwenschild? Miss Fitch, womit unterhalten Sie denn unsere Gäste da draußen? Sie sind so still geworden. Die militärischen Bestimmungen über Geheimhaltung und Kodifizierung mit den Zusätzen vom 12. Juni 1945 waren vorhin noch nicht verlesen. Die Geheimhaltung ist für die betreffenden Herren selbstverständlich. Es wäre beleidigend, Sie daran zu gemahnen. Servieren Sie Ihnen ein paar Erfrischungen. Ich hoffe, es stößt sich niemand an einer begrenzten Übertretung des Verbotes alkoholischer Getränke innerhalb des Sperrbezirks. Wie Sie wünschen, Mr. Löwenschild. Haben Sie Hunde gern, Mr. Walters? Wollten Sie mich das fragen? Sie sollten sich einen Pudel anschaffen. Einen Pudel kann ich mir als geborener Deutscher nicht leisten. Die sind mit Zitaten behaftet, gegen die kein Insektenpulver hilft. Ich verstehe. Vielleicht nehmen Sie einen Scotch. Scotch Terrier? Ich meine jetzt einen mit Soda. Oh, danke. Sehr gern. Miss Fitch? Mr. Löwenschild? Zwei Pudel, bitte. Sie meinen zwei Scotch. Sehen Sie? Gedankenlesung. Was für traurige Esel würden aus uns, wenn wir nicht blödeln könnten. Das bewahrt uns vorm Schlimmsten. Es gibt nichts Schlimmeres als gelehrte Esel. Denken Sie an jemand Bestimmtes dabei? Kaum. Die Wahl ist zu schwer. Das war der letzte Whisky. Da müssen wir neuen besorgen. Nicht mehr so einfach. Die Wache macht Stichproben und kontrolliert die Wagen. Vielleicht bitten wir Mr. Wolters. Er sieht so unverdächtig aus. Ihn wird man nicht kontrollieren. Bitte, Mr. Löwenschild. Glauben Sie? Ich glaube, Sie könnten mir helfen. Mit dem Scotch? Ist er Schotte? Der Name klingt nicht danach. Sie sprechen von Ketterick. Sie machen stupende Fortschritte. Aber was könnte ich dabei tun? Er ist die größte Potenz, der ich je begegnet bin. Und er glaubt nur an Gewalt. Ich finde keine Verständigung mit ihm. Schließlich sind Sie der wissenschaftliche Leiter dieser Station, nicht er. Das ist es ja gerade. Wir brauchen einen Katalysator. Ich bezweifle, ob ich mich dazu eigne. Ich weiß es nicht. Sie genießen ein unbegrenztes Vertrauen bei jedem, der mit Ihnen zu tun hat. Mich beeindruckt an Ihnen, dass Ihr Gesicht nicht lügen kann. Verzeihen Sie, das mag Ihnen peinlich sein. Vielleicht stimmt es auch nicht. Aber man vertraut manchen Menschen instinktiv. Und man hat manchmal recht. Selbst Ketterick, der ja damit nicht sehr freigebig ist, setzt Vertrauen in Sie. Natürlich hasst er Sie auch. Er hasst jeden. Mit Ausnahme seiner Frau. Ich möchte sogar das in Frage stellen. Vielleicht liegt da ein Schlüssel zu seiner Aggressivität. Vielleicht weiß Ketterick gar nicht, was er anderen antut. Man kann sich belügen, aber man weiß zuinnerst, ob man Recht oder Unrecht glaubt. Das Gewissen kommt nicht von außen her, man hat es im Leib. Auf Ketterick bezogen? Wir sprechen jetzt nicht mehr von Ketterick. Nein. Wir stehen hier einer ungeheuerlichen Verantwortung gegenüber. Und deshalb müssten wir alle ganz eng zusammenrücken. In kurzer Zeit werden Sie davon erfahren. Die Bombe ist herstellbar. Und sie wird hergestellt. Es handelt sich nur noch um den Mechanismus der Auslösung. Die Anwendung ist wohl jetzt kaum mehr zu befürchten. Nach der Kapitulation und der Zerstörung Deutschlands. Sie sollten sich nicht so quälen. Ich? Ich kann verstehen, dass Sie sich manchmal wie ein Verräter vorkommen. Was meinen Sie damit? Sie sprachen von der Zerstörung Deutschlands. Dort müssen jetzt alle bezahlen, was ein Teil verschuldet hat. Es muss furchtbar sein, jetzt in der Stunde der Vergeltung auf der anderen Seite zu stehen. Sie sind der Erste, der daran denkt. Ich empfinde es selbst ein wenig, obwohl ich schon mehr als 30 Jahre hier bin und dieses Land als das meine betrachte. Man trägt mit am Unglück seiner Völker. Es hilft nichts. Was man getan hat, macht keiner mehr ungeschehen. Was man nach dem Gesetz seines Herzens tut, steht außer Schuld. Nur wer Vertrauen bricht, ist verworfen. Sie haben Ihr Land und Ihre Seele nicht verraten. Ich habe kein Land und keine Seele. Dann sei Ihnen Gott gnädig. Ach. Aus. 6-2. Wollen wir noch ein paar Bälle schlagen, Jördis? Bedauere, bremsen zu müssen, Lady Ketterick. Es ist zu spät. Wir sollten uns umziehen. Und Mr. Wolters hat noch eine dienstliche Besorgung zu machen. Das hat Zeit. Der Laden in Santa Fe öffnet erst am Abend. Ach so, ja richtig, die Party. Wann fängt es denn an? Professor Löwenschild erwartet die Gäste ab 6 zu Cocktails. Also wir kommen später. Mein Mann arbeitet bis 8. Kommen Sie nicht zu spät, es gibt eine Überraschung. Mr. Wolters, drehen Sie um 7 das Radio in Ihrem Wagen auf, wenn Sie unterwegs sind. Und lassen Sie sich nicht erwischen. Keine Sorge. Was meint Sie denn damit? Ich soll für Löwenschilds Gesellschaft ein paar Flaschen Whisky besorgen. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass ich so harmlos aussehe. Ja, hoffentlich denkt der Wachtposten das auch. Was kann denn das für eine Sensation sein? Ich nehme an, Löwenschild wird zu seinem 65. das Kriegsverdienstkreuz bekommen. Es wird böses Blut geben. Bei Ketterick. Wollen Sie ihn damit verdammen oder entschuldigen? Ich weiß nicht. Wenn jemand seine Haut so hart macht, kommt man auf den Verdacht, dass er darunter sehr verletzlich ist. Wer wagt es schon, ihn zu verletzen? Er verletzt doch nur die anderen. Heute hat er mein Klavier abgesperrt. Plötzlich stört es ihn bei der Arbeit. Wir hätten nicht so lange von der Toccata sprechen sollen, gestern Abend. Manchmal könnte ich ihn umbringen. Dann lieben Sie ihn noch? Wir wollten doch noch ein paar Bälle schlagen. Warum weichen Sie aus? Warum sagen Sie nicht einfach ja oder nein? Christoph! Jodis, ich kann nicht mehr! Und ich, Christoph! Lass mich doch jetzt nicht allein. Jodis. Ja, Christoph, ja, ich hab dich lieb. Komm. Setz dich neben mich. Ich habe oft gedacht in der letzten Zeit, irgendetwas ist los mit dir. Und du bist nicht mehr derselbe. Du kommst mir vor wie einer, der einen Absprung sucht. Irgendwohin. Wie jemand, der aus seiner Haut heraus möchte. Und wie? Du, Joris, weißt du was? Wir sollten weg von hier. Weit weg, am besten gleich, sofort, heute noch. Das heißt fliehen. Ja, nenn es so, wenn du willst. Fliehen, ausbrechen, Gott weiß wohin. Wo man ein anderer Mensch würde, unter anderen Menschen. Man wird kein anderer Mensch, wenn man wegläuft. Könntest du denn so einfach deine Sache im Stich lassen? Deine Freunde... Das wäre fast wie Verrat. Verrat, das ist auch nur ein Wort. Wer einmal saufen ist, hat keine Angst vor Schnupfen. Ich kann auch nicht entfliehen. Ich bin Ketteriks Frau. Wenn auch nicht mehr im Herzen. Es muss zwischen ihm und mir zu einem Ende kommen, in dem Achtung und Würde ist. Sonderbar. Ich hasse Ketterik nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr hassen. Ich glaube, mein Hass ist aufgebraucht. Vielleicht darf ich jetzt endlich lieben. Das ist Vertrauen. Das ganze volle Vertrauen in den anderen, in sich selbst, in die Welt. Das gab es niemals zwischen Ketterek und mir. Das habe ich nie vorher gekannt. Was hast du? Wenn die Sonne weggeht, dann kommt immer so ein kalter Hauch. Hier, zieh meine Jacke an. Ach was, du wirst sie selber brauchen in deinem offenen Wagen. Du musst doch jetzt in die Stadt. Ach ja, ich muss... Du, Christoph, weißt du was? Ich fahre mit. Du? Wohin? Nach Santa Fe natürlich. Das geht nicht, Jodis. Ja, warum denn nicht? Ich habe doch Zeit. Jodis, ich bitte dich. Es ist unmöglich. Zuerst willst du ans Ende der Welt mit mir und jetzt reicht es nicht einmal für 30 Meilen. Es ist wegen Löwenschild. Es ist ihm peinlich, wenn es jemand weiß. Ich habe ihm fest versprochen, niemanden mitzunehmen. Schade. Aber wenn du es versprochen hast und es wirklich so ernst nimmst. Und gerade ihm gegenüber. Er ist so gut zu mir. Du weißt nicht, wie schwer mir das wird. Ach, so tragisch ist es auch wieder nicht. Wir werden noch oft miteinander in den Abend fahren. Ja. Leb wohl, Jodis. Hier, nimm deine Jacke. Ich habe einen Mantel im Wagen. Brauch die Jacke nicht. Bestimmt nicht. Ja, sicher nicht. Doch nur das Geld, das steckt, glaube ich, in der Tasche. Wenn ich das vergessen hätte. Das ist ohne Geld kein Whisky. Du sag mal, wo steckt es denn, rechts oder links? Das ist zu viel verlangt von meinem physikalischen Gedächtnis. Du fühlst es schon. Na, hier ist nichts. Doch, nein. Das ist nur ein Zettel. Gib ihn her. Was ist denn? Ist es ein Geheimnis? Ach, Unsinn. Arbeitsnotizen, Zahlen, etwas Wichtiges. Die Superformel womöglich. Die große Unbekannte. Komm, lass doch mal sehen. Gib den Zettel her. Nein. Jetzt will ich wissen, was da drauf steht. Vielleicht ist es gar keine Formel. Vielleicht steht da geschrieben, Jordis, ich liebe dich. Hast du doch niemals über die Lippen. August 7:30, 8:00 Abend, Santa Fe. Treffpunkt Bank am Rondell gegenüber der Trinitätkirche. Ist heute der 6. August? Ja. Wen triffst du da? Das kann ich dir nicht sagen. Dann war das alles nicht wahr. Dann war das alles gelogen. Alles, was du vorher gesagt hast. Ja, das glaubst du nicht. Das kannst du doch nicht glauben. Wen triffst du in Santa Fe? Mit dir und mir hat das nichts zu tun, gar nichts. Denkst du vielleicht, ich treffe dort irgendeine Frau? Es ist mir gleich, wen du da triffst. Ich kann nicht mit einem Menschen leben, der lügt. Um Gottes Willen, Jordi, sei still! Warum schreist du so? Hast du mir etwas zu sagen? Es ist auch nichts mehr zu sagen. Behalte dein Geheimnis. Ja, das. Ich bitte dich. Kannst du mir nicht trotzdem vertrauen? Wenn du mir nicht vertraust? Ja, du hast recht. Ich habe dein Vertrauen verwirkt. Ich verdiene es nicht. Das ist eine gute und schöpferische Idee. Jetzt Kaffee. Und wenn ich mich nicht irre, hat Christoph Wolters noch ein paar Flaschen in seinem Wagen. Als Reserve. Ja, ah, das ist die Stunde der verlorenen Reserve, der eisernen Ration und des letzten Aufgebots. Ich wäre sehr traurig, wenn etwas übrig bleibt. Wolters, Sie haben uns lange warten lassen mit dem Whisky. Ich hatte eine Reifenpanne. Oh. Und dann musste ich stundenlang in der Garage warten. Von wegen Sonntag. In welcher Garage? Texaco. Warum? Falls jemand Ihre Angaben in Zweifel zieht. Ich gehe die Flaschen holen. Aber seien Sie unbesorgt, die Angaben von Christoph Woll, das sieht niemand in Zweifel. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, danke. Ich suche nur meinen Mann. Er blieb noch auf der Terrasse. Ja, danke. Ja, eine warme Nacht. Ja. Also, wer hält die Bank? Dankeschön. Willst du noch hierbleiben? Na, mir ist dieses Kinderfest zuwider. Aber es hat ein Interesse für mich. Deine Umgebung kennenzulernen? Ich habe selten Gelegenheit dazu. Es war mir bisher auch nicht wichtig. Ich hatte nichts im Sinn als den Krieg gegen Deutschland und der ist vorüber. Jetzt treten wir in ein Stadium ein, das gefährlicher ist. Im Frieden kann jeder dann Feind sein. Du musst genau wissen, wer hinter dir steht, sonst schießt man dich in den Rücken. Wieso vertraust du mir überhaupt? Könnte ich nicht auch ein Feind in deinem Rücken sein? Wie kommst du auf die Idee, dass ich dir vertraue? Das wäre absurd. Eine Frau behält man im Auge, das heißt, man hält sie gefangen. Du hältst mich für gefangen? Die meisten Männer bemühen sich, das zu vertuschen. Ich habe Mitleid mit dir. Oh, aus Mitleid würdest du nicht bei mir bleiben. Auch nicht aus Gewohnheit. Nur aus Not. Du weißt es also. Schon deine Liebe zu mir war eine Art von Not. Man muss abziehen, was sich verbraucht. Das Schlimmste ist, dass ich dich respektiere. Weil ich die Wahrheit sage? Weil du nicht lügst. Dazu habe ich keine Zeit. Bedeutet es dir noch etwas, wenn ich bei dir bleibe? Warum fragst du das? Ich möchte dich einmal schwach sehen. Wie siehst du mich sonst? Hältst du Gewalt für Stärke? Ich brauche dich, Jördis. Ich bleibe. Aus Not? aus Not. Das ist eine verlässliche Formel. Not bindet. Oder zerbricht. Na, komm jetzt wieder mit in den Kindergarten. Nein, ich hab's nicht. Ein Geschwader? Nein, eine der Maschinen, die seit Wochen auf Einzelflug trainiert werden. Für besondere Zielmissionen wollen wir hoffen. Mit unserem kleinen Jungen an Bord. Ich schlage vor, das Thema zu wechseln. Warum? Alle Väter reden gern von ihren Babys. Und wir brauchen uns des Unseren nicht zu schämen. Es ist überraschend viril und hat eine Bullenstimme. Ich protestiere. Wogegen? Gegen die Frivolität, mit der Sie von einer Sache sprechen, die für uns alle der Gegenstand schwerster Sorgen und Befürchtungen ist. Ich habe nur eine Befürchtung, dass man auch höherenorts zu feige ist. Ich glaube nicht, dass man Professor Löwenschilds Standpunkt als Feigheit bezeichnen darf. Danke, Philipp. Ich zweifle nicht, dass jeder anständige Mensch so denken muss wie ich. Können Sie das präzisieren, was jeder anständige Mensch zu denken hat? Ich proklamiere hier keinen Gedankenzwang. Ich halte es nur für natürlich, dass jeder, der an unserem Experiment teilgenommen hat und sich daher über die Folgen klar sein muss, von ganzem Herzen wünscht, es möge nicht zur Anwendung kommen. Es wäre ein Verbrechen. Fragen Sie, Philipp. Ich halte das für vollkommen unnatürlich. Für mich sind das pfäffische Skrupel. Verantwortungslos und verlogen. Erklären Sie das bitte. Wem eine Waffe in die Hand gegeben ist, mit der er auf einen Schlag die Welt ins rechte Lot bringen kann, und er zögert, sie anzuwenden, der ist nicht wert, dass er am Leben bleibt. Und was ist Ihr Rezept? Wenn ich die Macht hätte, die erste Bombe auf Tokio, die zweite auf Moskau, heute noch, und dann reiner Tisch. Möchte einer der Herren darauf etwas erwidern? Ich? Nein, es hat keinen Sinn. Ich bin Armeepilot. Ich bin zum ersten Mal in Ihrem Kreise. Ich führe Befehle aus, ohne zu fragen, das versteht sich von selbst. Aber nur innerhalb eines von der Volksvertretung gebilligten Krieges. Hier hat die Befehlsmacht ihre Grenzen. Ihre Devise, Sir Elwin, ob gut oder schlecht, scheint mir die eines Diktators zu sein. Das gibt es nicht bei uns. Nein, das gibt es nicht. Wir sind lammfromm und fingerzahm. Gestern hatten wir in England noch einen starken Mann. Er hat seinen Krieg gewonnen, zum Dank hat man ihn abgesetzt. Aber selbst er hat eine zentrale Schwäche. Er glaubt an die Zivilisation. Er hat Herz und Gewissen. Darum gehört ihm die Liebe und die Verehrung, die ihn, Sir Elwin, trotz aller ihrer Verdienste versagt werden muss. Sie sprechen einen verfrühten Epitaph. Auf Liebe und Verehrung lege ich keinen Wert. Ich habe nicht die Macht, den Gang der Dinge zu bestimmen. Ich kann auch eure Gehirne nicht umkrempeln, aber in meinem Bereich lasse ich nicht locker. Ich spüre deine Aufweichung, die unsere Grundlagen zerstört. Ich rieche Verrat und ich werde jeden, der sich der Subversion schuldig macht, um Hals und Kragen bringen. Ich bedauere, dass Sie diese Drohung für nötig halten. Mir scheint sie hier im Kreise meiner Gäste ebenso überflüssig wie abgeschmackt. Wollen Sie mich zurechtweisen? Ich möchte gehen. Ja, es ist spät. Gute Nacht. Leben Sie wohl, Mr. Löwenschild. Und seien Sie von Herzen bedankt für den Abend. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder. Sie wissen, mein Klavier ist nie abgesperrt. Und meine Haustüre auch nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt habe ich die Flaschen gebracht. Und nun muss ich alles allein trinken. Ja, bitte, Miss Fitch. Ich denke, wir haben jetzt etwas nötig. Na, Gott sei Dank. Ja, bitte. Ja, unser Problem hat doch aber weniger mit Politik zu schaffen als mit Menschlichkeit. Die Frage ist doch nur, sind wir als die geistigen und technischen Urheber nicht verpflichtet, etwas zu tun? Ich meine, dem Militärs entgegenzuwirken, bevor eine Entscheidung gefallen ist. Solange wir im Krieg stehen, hätte das keinen Sinn und käme uns auch nicht zu. Richtig. Wer die Jungs hat sterben sehen, will nur, dass es rascher aufhört. In die höchste Verantwortung können wir uns nicht einmischen. Wenn es geschehen muss, muss es geschehen. Wir müssen dann alle bereit sein, es durch Leistungen wieder gut zu machen. Durch Leistungen, ja. Vielleicht auch durch Leiden. Ich muss gestehen, dass ich... Darf ich ganz offen reden? Aber das wissen Sie doch, Philly. Dass ich schon früher, schon in England drüben, dass ich manchmal auf die Idee gekommen bin, ob man nicht eigentlich die Pflicht hätte, ich meine, falls es nicht gegen jeden Ehrbegriff ging, ein Spion zu sein, ob man nicht Russland hätte von unseren Plänen unterrichten müssen. Um des Wohls der Menschheit willen. Mit diesem Gedanken habe ich mich sehr geplagt. Das waren schlechte Träume, Feli. Es ist gut, dass Sie sich Ihrer entledigt haben. Sie sollten sie vergessen. Der Ehre wegen? Wolters, ob eine Handlung ehrenhaft ist oder nicht, hängt nur davon ab, ob sie gut oder schlecht ist. Diese aber wäre nicht nur schlecht gewesen, sondern verrucht. Ja, und warum? Wenn das geschehe, dann wäre uns die letzte Hoffnung genommen, den Umfang unseres Wirkens zu beschränken und nach Beendigung des Krieges in friedliche Bahn zu leiten. Solange eine solche Geißel nur in einer Hand ist, mag es gelingen, sie durch Kontrolle zu binden. Auf zwei Seiten wird sie zum Gegenstand des Wettrüstens. Dann wächst die Gefahr ins Unaufhaltsame. Glauben Sie denn, dass eine solche Entwicklung auf die Dauer geheim bleiben kann? Es bleibt nichts geheim, was gedacht und gewusst wird auf der Welt. Aber welcher Mensch dürfte den Zeitpunkt bestimmen? Ein Jahr, zwei oder drei? Sie können eine Brücke bauen oder einen Abgrund aufreißen. Außerdem wäre es ganz einfach ein gemeiner Verrat. Selbst in Gedanken wird man nicht zum Judas. Zum Judas? Der hat doch seinen Herrn wohl um des schnöden Lohnes willen verraten. Wolters ertrug den Verrat in der Seele und widerstand ihm nicht. Er brach das Vertrauen und damit verwarf er sich selbst. Den Lohn, die Silberlinge, musste er dann nehmen wie das Siegel auf einen Pakt. Und damit kaufte er sich den Strick. Er trug den Verrat in der Seele. Ja, Sie haben wohl recht. Es waren schlechte Träume. Ich möchte Sie gern wegscheuchen, aber jetzt sind Sie aufgestört. Das Vertrauen. Ja, gewiss, man darf es nicht brechen, aber darf man denn... Ja, darf man denn Vertrauen haben? In eine Welt, die sich vor lauter Gegensätzen selbst nicht kennt? Miss Fitch, ach, suchen Sie doch endlich, ob nicht ein Sender Frühmusik macht. Ja, gern, Mr. Levinson. Was ich sagen möchte, geht nur mit Musik. Philly, es gibt etwas, worauf wir vertrauen dürfen. Auch in unserer Welt der erschütterten Fundamente. Ihr Landsmann Schiller, lieber Wolters, er hat es die Treue genannt. Bescheiden wir uns damit. Versuchen wir das in unserem kleinen Kreis zu leben. Es ist ein gutes, warmes Licht. Am Ende eines abgekühlten Festes. Das ist New York! Ja? Wollen wir tanzen? Ja, kommen Sie. Wir sind Sie, Miss Fitch. Ja. Komm mal, Achtung, Achtung! Wir unterbrechen die Sendung. Achtung, Achtung! Wir bringen eine Meldung aus Washington. Vor 16 Stunden wurde von einem amerikanischen Flugzeug eine einzelne Bombe auf die Stadt Hiroshima, ein bedeutendes japanisches Armeezentrum, abgeworfen. Diese Bombe hat mehr Explosivkraft als 20.000 Tonnen TNT. Ihre Zerstörungsgewalt ist über 2000 Mal so groß als die der stärksten bisher angewandten Sprengbomben. Es handelt sich um eine Atombombe. Die Stadt Hiroshima ist unter einer mehr als 10.000 Meter hohen Rauchwolke verschwunden. Man rechnet mit ihrer vollständigen Vernichtung. Mr. Thomas Norsen, guten Tag. Guten Tag, Sir Elvin. Erfreut, Sie kennenzulernen. Meinerseits, Mr. Norsen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich von London hierher bemüht haben in unserer Atomstadt, obwohl der Anlass nicht gerade erfreulich ist. Ich wäre Ihnen lieber unter anderen Umständen begegnet. Das geht mir ebenso. Sie sind also sicher? Der Tatbestand selbst kann nicht bezweifelt werden. 1946 hat Gusenko die russische Spionage aufgedeckt. Und das hat doch wohl die Sache ins Rollen gebracht. Wie ist es zu erklären, dass Sie erst jetzt auf den Verdacht gekommen sind? Immerhin haben wir schon 1949. Alle Spuren wiesen zunächst nach Amerika. Erst nach und nach wurde es immer deutlicher, dass die entscheidenden Informationen von einem Mitglied der britischen Kommission übermittelt wurden. Das heißt, von einem Angehörigen Ihrer Gruppe, Sir Elwin. Aufhängen, den Lump aufhängen! Erst haben, Sir Elwin. Ach, lächerlich, der Kerl ist doch viel zu dumm, als dass Sie ihn nicht mit ein paar Kreuzfragen ins Boxhorn jagen können. Deshalb hätte ich ihm ja nie sowas zugetraut. Ich habe sein Geschwätz nicht ernst genommen. Aber ich sage Ihnen, wenn ich es dem ins Gesicht schreie, dann sackt er zusammen wie ein Häuflein Elend. Mir scheint, Sir Elwin, wir sprechen nicht von derselben Person. Wieso? Da kommt doch nur Philly in Frage. Mit seiner Russensympathie. Oder? Bitte lesen Sie das hier, Sir Elwin. Nein. Nein. Wie Sie sehen, ist der Name zunächst auf einer Liste aufgetaucht, die man in Kanada bei einem Verhafteten gefunden hat. Wir haben dann Schritt für Schritt sein Leben nach rückwärts verfolgt, bis es uns zur Gewissheit wurde, dass es sich nur um ihn gehandelt haben kann. Es kostete natürlich viel Zeit. Und ich ließ noch mehr Zeit verstreichen, da es am günstigsten gewesen wäre, wenn man ihn bei einer neuen Zusammenkunft hätte überführen können. Aber im letzten halben Jahr, seit wir ihn unter Beobachtung halten, hat er bestimmt keine mehr gehabt. Entweder ist er klüger als wir und weiß, dass er unter Verdacht steht, oder es hat sich in ihm eine Sinnesänderung vollzogen. Beides würde die Aufklärung außerordentlich erschweren. Immerhin, man kann jetzt nicht länger warten. Ich bin von der Regierung beauftragt, die Sache auf jeden Fall ins Reine zu bringen, bevor sie ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt werden kann. Ich kann Sie versichern, Sir Elwin, dass ich alle erdenkliche Vorsicht walten lassen werde, um Ihr Institut vor Schaden und Missverständnissen zu bewahren. Ich habe ihm vertraut. Sie haben also selbst niemals irgendetwas Verdächtiges an ihm bemerkt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihm in jeder Weise mein volles Vertrauen geschenkt. In letzter Zeit. Bitte? Nein, das gehört nicht hierher. Das betrifft eine ganz private Beziehung. Ich hätte ihn in irgendeiner Form des Verrats oder Betrugs nicht für fähig gehalten. Es handelt sich hier auch um eine sehr verwickelte Form des Verrats, um einen Verrat aus missleiteter Überzeugung, um einen Kurzschluss des Gewissens. Warum verhaften Sie ihn nicht? Es gibt keine Zeugen. Und es gibt, falls er leugnet, keinen direkten Gegenbeweis. Die einzige Lösung besteht in einem Geständnis von seiner Seite. Und Sie glauben, das von ihm erzwingen zu können? Ich werde in diesem Fall auf alle sogenannten kriminalistischen Methoden verzichten müssen. Ich bin entschlossen, den Fall Mann zu Mann mit ihm auszutragen. Welche Schritte planen Sie zunächst? Ich möchte Sie bitten, mir auf unauffällige Weise eine Begegnung mit ihm zu verschaffen. Am liebsten sofort. Station Mitte. Bitten Sie Dr. Wolters, er möchte gleich mal zu mir rüberkommen. Bleiben Sie inzwischen auf 180 und überziehen Sie nicht. Ich schaue dann selber nach. Es kommt Ihnen doch sicher darauf an, mit ihm ein Gespräch unter vier Augen zu haben. Allerdings. Und es wird nicht mit einem getan sein. Ich werde Sie von Fall zu Fall auf dem Laufenden halten. Das Einzige also, was ich in der Sache tun kann, ist, meine Zunge im Zaum zu halten. Sie haben mich rufen lassen, Sir Elwin? Ja. Wir haben gerade Experiment 14 überprüft. Es scheint über Erwarten gut zu gehen. Ja, lassen Sie trotzdem den alten Praktiker mal an die Lupe. Es handelt sich um neuartige Versuche über die medizinische Anwendbarkeit der Radioaktivität, Mr. Lawson. Also sozusagen die Verwandlung von Giftstoff in Heilstoff, worin unsere ganze alte Pharmakologie besteht. Das ist Dr. Wolters, Chef der Abteilung für Theoretische Physik, Mr. Thomas Norsen, einer der verdientesten Regierungsbeamten. Sehr erfreut, Mr. Norsen. Guten Tag. Mr. Norsen hat hier im Rahmen des offiziellen Sicherheitsaktes eine kleine Ergänzungskontrolle durchzuführen. Sie können ihm mit Detailauskünften besser behilflich sein als ich. Außerdem bin ich neugierig auf Nummer 14. Auf Wiedersehen, Mr. Lawson, und guten Erfolg. Danke, Sir Elvin. Mr. Norton? Verzeihen Sie, dass ich Sie von Ihrer Arbeit abhalte. Aber es handelt sich nicht nur um ein reines Routineverfahren, Mr. Wolters. Sonst hätte ich Sir Elvin und Sie nicht persönlich bemüht. Ich dachte mir das. Sonst hätten Sie sich wohl auch nicht persönlich hierher begeben. Solange es noch keine wirklich wirksame internationale Kontrolle der Atomforschung gibt, ist es eine berechtigte Sorge der Regierung, die Zuverlässigkeit der verantwortlichen Personen garantiert zu wissen. Garantiert? Sie haben es immer mit Menschen zu tun. Mit einer sehr kleinen Zahl von Menschen. Nun, und die haben Sie wohl Stück für Stück in Ihrer Aktentasche. Ihren Namen und Ihren Polizeirapport, aber nicht Ihren Charakter, Ihre Gesinnung. Und in diesem Punkt hoffe ich auf eine gewisse Hilfe von Ihnen. Halten Sie mich für besser informiert als die Geheimpolizei? Immerhin sind Sie bedeutend näher an der Quelle. Worauf wollen Sie hinaus, Mr. Norton? Auf das Ereignis vom letzten August. Die angebliche Explosion einer Atombombe in der Sowjetunion? Sie wurde von vielen wissenschaftlichen Beobachtungsstellen einwandfrei registriert. Ja, auch von der unseren. Weshalb benutzten Sie dann das Wort angeblich? Ich bin gegen die öffentliche Aufbauschung dieser Dinge. Sie halten also auch mich für eine Person, die nicht alles zu wissen braucht. Das kommt ganz darauf an, inwieweit Sie aufgrund des offiziellen Sicherheitsaktes berechtigt sind, klassifiziertes Material zur Kenntnis zu nehmen. Sie nehmen es sehr genau mit den Bestimmungen. Man kann es nicht genau genug nehmen. Was ich Sie fragen will, glauben Sie ganz allgemein, dass die Russen imstande waren, eine Atombombe bereits jetzt aufgrund ihrer eigenen Forschungstätigkeit herzustellen? Oder kann das nur aufgrund von Informationen geschehen sein? Das heißt, auf dem Weg der politischen Spionage. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass gewisse Ergebnisse unserer Arbeit während der Kriegszeit, in der ja ein reger Austausch zwischen den verbündeten Nationen bestand, dorthin durchgesickert sind. Aber durch welche Kanäle? Da überfragen Sie mich. Zum Beispiel innerhalb des Kreises Ihrer Kollegen. Haben Sie einen bestimmten Verdacht? Oder überhaupt Gründe zu einem Verdacht? Verdacht ist ein immanenter Bestandteil unseres Handwerks. Außerdem, ich könnte mich in die Lage und die Argumentation, die für eine solche Handlungsweise maßgeblich wären, durchaus hineindenken. Man kann ja nicht behaupten, dass unsere Seite der Welt vollkommen ist. Wie meinen Sie das? Na, in unseren demokratischen Ländern hängt alles von den Krisen und Schwankungen einer Kapitalwirtschaft ab, die notwendigerweise nach den Interessen privilegierter Gruppen gesteuert wird. Die Sowjetunion verfolgt eine feste Linie auf einer ethischen Grundlage. Wäre es nicht logisch, die stärkere Waffe in die festere Hand zu legen, statt sie dem Spiel des Zufalls zu überlassen? Sie meinen doch nicht, was Sie da sagen. Ich versuchte, dem möglichen Gedankengang eines anderen einen möglichst überzeugenden Ausdruck zu geben. Dieser andere muss ziemlich naiver, um nicht zu sagen infantiler Gedankengänge fähig sein. So glauben Sie nicht an die Berechtigung des Klassenkampfes. Wer die Methoden der Sowjetunion in ihrer heutigen Praxis anschaut, muss wissen, dass von dem ethischen Kern des ursprünglichen Sozialismus nichts übrig geblieben ist. Mit Menschenverachtung, Zwangsarbeit und Großmachtpolitik wird man die Verdammten dieser Erde nicht erlösen. Waren Sie immer dieser Meinung? In meiner Jugend dachte ich natürlich anders. So hat sich dieser Gesinnungswandel bei Ihnen erst in jüngster Zeit abgespielt. Sie sind ja nicht gerade alt. Es gehen einem halt über manche Dinge die Augen auf. Aber die tiefere Überzeugung bleibt die gleiche. Das heißt, Sie würden es verstehen, wenn jemand so gedacht und dementsprechend gehandelt hätte. Wie gehandelt? Mr. Wolters, ich muss Sie mit einer erschütternden Tatsache konfrontieren. Es besteht kein Zweifel darüber, dass die Grundlagen für die Herstellung der Atombombe durch Verrat an die Russen geliefert worden sind. Und der Verrat wurde von England aus von einem englischen Staatsbürger durchgeführt, der auch in Amerika fortgesetzt für den russischen Geheimdienst gearbeitet hat. Wissen Sie das genau? Ganz genau. Und Sie suchen den Schuldigen hier, in unserer Mitte sozusagen? Wo sonst? Es kann sich nur um einen der wahrhaft Eingeweihten gehandelt haben. Um einen unserer bestinformierten und fähigsten Wissenschaftler. So steht also nun jeder von uns hier unter diesem Verdacht. Solange wir keine Gewissheit haben, lässt sich das nicht vermeiden. Ja. Das Schlimmste daran ist, dass im Falle der Aufdeckung unsere ganze Arbeitsgruppe hier, die eine wirkliche Gemeinschaft ist, einen furchtbaren Stoß erleiden würde. Es wäre kaum wieder gut zu machen. Es käme auf die Form der Aufklärung an. Wollen Sie damit sagen, es ließe sich eine diskrete Form der Aufklärung denken? Möglicherweise. Das läge auch im höheren Interesse des Staates. Zunächst handelt es sich hier um das Recht. Und vor dem Recht ist jede Person gleich. Ich glaube kaum, dass ich Ihnen helfen kann. Wirklich nicht. Nein. Ich stehe da vor einem vollständigen Dunkel. Mr. Wolters, ich will ein Blitzlicht in dieses Dunkel werfen. Vielleicht wird es für Sie dadurch mit einem Schlage erhellt. Haben Sie nicht selbst in London, in New York, in Santa Fe und an anderen Orten Zusammenkünfte mit Vertretern des russischen Geheimdienstes gehabt? Ich? Wie kommen Sie darauf? Ich bitte Sie, meine Frage zu beantworten. Ich glaube kaum. Ich bin im Besitz von Beweisen, aus denen das einwandfrei hervorgeht. Welcher Art sind diese Beweise? Mr. Wolters, ich habe das Empfinden, dass wir in einigen Punkten einer Verständigung nahegekommen sind. Ich versichere Sie, dass aus einer Erklärung Ihrerseits in diesem Augenblick keine unmittelbaren Folgen gezogen würden, sondern nur nach der sorgfältigen Erwägung aller damit zusammenhängenden Umstände. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Bitte tun Sie es auch. Haben Sie jemals solche Zusammenkünfte gehabt? Ich glaube kaum. Finden Sie nicht selbst, dass das eine sonderbare, eine etwas absurde Antwort ist? Auf eine sonderbare, etwas absurde Frage. Denken Sie nicht, wir sollten dieses Gespräch bald wieder aufnehmen? Ich glaube, ich würde das begrüßen. Was gibt es heute Abend im Konzert, dass Sie es so eilig haben? Die letzten Beethoven-Quartette. Ich habe sie lange nicht gehört. Ja, das dürfen Sie nicht versäumen. Opus 135, das Lento Assai. Damit könnte man in den Himmel gehen. Sind Sie allein im Konzert? Ja. Früher bin ich oft mit Lady Catterick gegangen. Wir haben auch viel zusammen musiziert. Seit ein paar Jahren hat das aufgehört. Darf ich fragen, warum? Das tut nichts zu unserer Sache. Ich habe nicht um der Sache willen gefragt. Verzeihen Sie, bei Ihnen kann man nie wissen, weshalb Sie fragen. Manchmal weiß ich es auch nicht. Das lässt sich alles schwer trennen. Fängt Ihnen dieses Frage- und Antwortspiel nicht bald an, langweilig zu werden? Ich finde, es wird gerade interessant. Na, heute sind wir doch um keinen Schritt weitergekommen. Sie sollten aufgeben, Norton. Und den Verdacht auf allen anderen sitzen lassen. Mich locken Sie doch nicht in die Falle. Haben Sie noch nicht bemerkt, Mr. Wolters, dass es mir nicht darauf ankommt, Sie in eine Falle zu locken? Worauf sonst? Sie hoffen doch auf ein Geständnis von mir. Nur auf ein solches, das Ihrer eigenen Überzeugung entspringt. Nämlich der, dass Sie gefehlt haben. Ein anderes hätte für mich gar keinen Sinn. Wie kommt es, dass Sie mich nicht wie einen Fall behandeln, sondern eher wie einen Menschen? Tue ich das? Ja, indem Sie mir Zeit lassen zum Beispiel. Meine Antwort wird Ihnen trocken vorkommen, weil ich ein britischer Beamter bin. Das heißt, die äußerste Treue zum Gesetz mit dem höchsten Respekt vor der Person und dem Recht jedes Einzelnen zu verbinden. Ach, ich bildete mir ein, es sei etwas wie Sympathie im Spiel. Das zu äußern wäre wieder nicht ganz der Stil eines britischen Beamten. Ich kann heute sagen, ich liebe England. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich weiß auch nicht, ob ihr es wisst, aber es ist etwas im Zusammenleben, im Miteinanderauskommen der Menschen, das mir einfach schön und richtig erscheint. Jetzt möchte ich wirklich immer hier bleiben. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie schmerzlich ich es empfinde, dass Ihnen dieses Wissen nicht in einem früheren Stadium Ihres Lebens gekommen ist. Sie glauben, es wäre zu spät? Ich bitte Sie, diese Frage sich selbst zu stellen. Und wenn Sie über die Antwort ganz klar sind, dann werden Sie auch meine Fragen beantworten. Ich dachte, man kann in der gemeinsamen Arbeit einen Ausgleich für alles finden. Für alles, was einem sonst im Leben fehlt. Oder worin man gefehlt hat. Wenn Catterick stürbe... Wie kommen Sie darauf? Nur, er geht auf die 80 immerhin. Ich meinte, dann wären Sie vielleicht trotz Ihrer Jugend in seine Stellung aufgerückt. Man redet von Ihnen allgemein als Nummer 2. Schon möglich, das wäre nicht ausgeschlossen. Gewesen. Ja, ich weiß schon, Sie halten es für zu spät. Aber wer sagt, dass Sie recht haben? Sie können sich irren. Worin? In den Tatsachen? Oder in Ihrem Charakter? Nehmen wir an, jemand hat einen Mord begangen. Ja? Kann er einfach vergessen und ruhig weiterleben, wenn er nicht entdeckt und zur Rechenschaft gezogen wird. Darin besteht das ganze moralische Problem. Es kommt darauf an, ob der Betreffende selbst diesen Mord für Unrecht hält und als Verbrechen empfindet. Tut er das, dann erhebt sich die andere Frage. Welche? Bis zu welchem Grad von Einsamkeit wird ein Mensch getrieben, der sich um einer begangenen Tat willen vor allen anderen verstecken und verstellen muss? Sie meinen, es gibt dann eines Tages für ihn keinen Ausweg mehr? Es gibt immer noch einen. Wie würden Sie ihn formulieren? Die bewusste Selbstaufgabe. Das freiwillige Opfer. So, glauben Sie womöglich an den freien Willen? Jawohl. Schauen Sie sich doch so ein Häuflein Mensch an. Nehmen Sie sich ein Schnittchen Zellgewebe und das Mikroskop. Dieses Bündel von koordinierten Reflexen, Sekreten, Korpuskeln, Chromosomen und wie das Geschlecht um Geschlecht auf der Erde herumschwappt, von Erbfunktionen bestimmt, von Zwangsneurosen geängstigt und von Geburt an im Zerfall begriffen. Wie soll denn so etwas einer freien, eigenen Entscheidung fähig sein? Wenn Sie das denken, warum quälen Sie sich dann so mit Ihrem Gewissen? Weil ich ein gottverfluchter Pfarrerssohn bin und es niemals loskriege. Sie täuschen sich. Das Gewissen hat nur bedingt mit Erziehung zu tun. Es steckt uns im Fleisch, aber nicht wie ein Dorn. Es wird mit uns geboren und wächst mit uns. Mir scheint der alte Gegensatz zwischen göttlicher Allmacht und menschlicher Willensfreiheit ein bisschen weniger unbegreiflich, seit ich mich mit Physik beschäftige. Seit wann tun Sie das? Seit einem Jahr ungefähr. Ach, so lange lernen Sie schon an der Lektion, nur um mich eines Tages abfassen zu können. Vielleicht, um Sie eines Tages verstehen zu können, das trifft es besser. Sie werfen die Angel aus. Sie spüren den Haken. Aber ich habe ihn noch nicht verschluckt. Ich schwimme noch um den Köder. Ich kann ebenso gut wieder wegschwimmen. Ich kann warten. Ich glaube, ich kann heute nicht ins Konzert. Ich habe keine Ruhe, um in den Himmel zu gehen. Ich muss noch etwas in Ordnung bringen. Hier, Ketterick. Kann ich mit... Ah, Sie sind selbst am Apparat. Verzeihen Sie, Mr. Norsen, dass ich Sie so früh rausklingle. Sie waren schon auf, desto besser. Ich muss Ihnen eine Beobachtung mitteilen, die vielleicht Ihr sofortiges Handeln verlangt. Ich sah heute Nacht, als ich noch spät über die Straße ging, Licht in seinem Büro. Er saß an seinem Schreibtisch, ordnete Papiere, wie jemand, der letzte Verfügung trifft. Das hat viele Stunden gedauert. Eben erst knipste er aus und ging. Ich begab mich sofort hinüber. Ich fand alles so geordnet, wie man es einem Nachfolger übergeben würde. Er hat nichts mitgenommen, nichts entfernt. Ich halte es für möglich, dass es sich um Flucht handelt. Wie? Das ist sonderbar. Er muss sie von seiner Wohnung aus angerufen haben. So ist er jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Vielleicht. Ja, das müssen wir abwarten. Rufen Sie mich bitte an, wenn sich etwas ergibt. Nein, ich bleibe hier, im Büro. Guten Morgen. Evan? Bist du hier? Warum antwortest du nicht? Warum bist du allein im Dunkeln? So sprich doch. Da kannst du nicht sprechen. Seit wann? Was meinst du? Seit wann betrügt er mich? Elvin, was... Seit wann? Bist du krank? Soll ich einen Arzt rufen? Du stehst mir Rede. Du bist im rechten Augenblick gekommen. Auch ich will jetzt Ordnung machen, auch ich. Elvin, hast du mich das im Ernst gefragt? Wer den einen Verrat beging, hat auch den anderen begangen. Wer die Treue bricht, Für den gibt's keine Treue. Ich verstehe dich nicht. Du kannst mir die Wahrheit sagen. Es wird ihm nichts mehr schaden. Er kommt nicht zurück. Von wem sprichst du jetzt? Die Wahrheit, Jördis, die Wahrheit. Es ist das Letzte, was ich von dir verlange. Ich habe Christoph geliebt. Lange bevor ich es wusste. Dir war ich verfallen. Ich verfälsche das nicht. Ich will es nicht verkleinern. Ich bereue es auch nicht. Dann aber, als ich lieben konnte, lieben durfte, da habe ich versagt. Ich hatte kein Vertrauen. Heute noch trage ich diesen elenden Zettel bei mir, mit dem ich alles zerstörte. Was für ein Zettel? Eine Nichtigkeit. Er hatte irgendeine Verabredung, weiß Gott mit wem. Und ich glaubte, er hätte mich belogen. Hier ist der Zettel. Jetzt bin ich ihn los. Jetzt habe ich dir alles gesagt. Jetzt lass mich bitte gehen. 6. August 45, 19:30 Uhr abends, Santa Fe. Das genügt. Was tust du? Mr. Nossen, ich habe den Beweis. Jawohl, schriftlich. Halten Sie ihn zurück. Ich komme selbst. Ich fahre sofort. Ich komme so rasch ich kann. Elvin, was heißt das? Was hast du vor? Was bedeutet denn das alles? Gib mir den Zettel wieder. Komm zurück, ich bitte dich. Das ist doch Wahnsinn. Fahr nicht weg. Das ist doch Wahnsinn. Ich bitte dich. Ich wollte noch ein paar Fragen an Sie richten. Ich glaube, jetzt ist die Reihe an mir. Wie Sie meinen. Ich jedenfalls habe Sie nichts mehr zu fragen. Sie sagten, dass Sie versuchen wollten, mich zu verstehen. Wenn ich getan hätte, was Sie von mir vermuten, warum verurteilen Sie mich? Wie hätten Sie selbst gehandelt in genau der gleichen Lage? Das kann man nicht sagen von sich selbst. Es gibt nie die genau gleiche Lage für verschiedene Menschen. Aber lassen Sie mich annehmen, ich hätte einen Sohn. Ich kann Ihnen sagen, wie ich wünschte, dass er gehandelt hätte. Nämlich? Auch wenn er einer Überzeugung anhinge, die ich für verderblich halte, so könnte ich ihn dennoch respektieren, wenn er damit ernst macht. Das heißt, ganz direkt gesprochen, wenn er wirklich glaubte, dass die Kommunisten eine bessere Welt machen, so musste er zu den Kommunisten gehen, mit allen Konsequenzen, auch für die eigene Person. Er durfte nicht dazwischen herumlavieren und sich zum Verräter an der Sache erniedrigen, der er zu dienen vorgab. Und wenn er es dennoch tat, weil er diese Sache für schlecht genug hielt, dass man ihr nur mit Schlechtigkeit begegnen kann? Dann würde ich ihm sagen, du bist selbst schlecht geworden. Du hast erbärmlich gehandelt. Mit Söhnen spricht man sehr rau. Sie glauben doch nicht, dass Gut nur auf der einen, Böse nur auf der anderen Seite zu suchen ist. In einer gespaltenen Welt müssen wir beides dort suchen, wo es am nächsten liegt. Das ist in uns selbst. Die Spaltung unserer Welt halten Sie also für unwiderruflich? Ich will Ihnen sagen, wofür ich sie halte. Es ist nicht die Meinung eines Politikers oder eines Philosophen, nur eines Zeitgenossen. Ich halte sie für eine Tragödie, eine echte sogar, weil der Konflikt, auf dem sie beruht, durchaus unvernünftig, unnötig, außermenschlich und widersinnig ist. Spätere Geschlechter werden es nicht mehr verstehen, dass man sich um eine allein selig machende Wirtschaftsordnung stritt, so wie es uns nicht mehr begreiflich ist, dass man sich um den Unterschied zwischen das ist und das bedeutet die Schädel einschlug. All die Konflikte, um die es heute zu gehen scheint, haben nur oberflächliche Bedeutung. Zutiefst aber geht es immer um die Selbstentscheidung des Menschen vor seinem Schicksal, in seiner Seele. Das Gute also ließe sich nur im nächsten Umkreis vollziehen. Es lässt sich nur leben und beginnt bei der eigenen Person. Der Mensch ist kein Gott, auch wenn er die mechanische Fernlenkung erfunden hat. Wollen Sie mich die Demut lehren? Das brauche ich nicht zu tun. Sie denken, ich bin schon dort, wo es nicht mehr weitergeht. Christoph, ich muss Sie auf etwas vorbereiten. Jetzt haben Sie mich bei meinem Vornamen genannt. Kettrick ist hierher unterwegs. Er erklärt, einen schlüssigen Schuldbeweis gegen Sie zu haben. Kettrick? Was für ein Beweis sollte das sein? Er sprach von einem Datum auf einem Zettel. Ein Datum, an dem wir aufgrund anderer Indizien eine entscheidende Zusammenkunft vermuteten. In Santa Fe? Jawohl, in Santa Fe. Das kann nicht sein. Was meinen Sie jetzt? Das kann nicht sein! Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Das kann nicht sein. Johannes, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Sie haben Glück gehabt. Der Beweis? Daran liegt mir nichts mehr. Kettrick ist tot. Sein Wagen hat sich in einer Kurve überschlagen. Ich habe mit seiner Frau gesprochen. Sie hat versucht, ihn zurückzuhalten. Sie schien nicht zu wissen, worum es ging. So hat sie ihn nicht geschickt. Glaubten Sie das? Ich fürchtete es. Für einen Augenblick. Soll ich Sie jetzt allein lassen? Nein. Ich habe nichts mehr zu bedenken. Aber ich muss ihm etwas bitten. Ja? Wenn ich gesprochen habe, dann werde ich kein freier Mann mehr sein. Ich werde dann nicht mehr allein darüber verfügen dürfen. Ich wollte Sie bitten, eine Botschaft von mir zu überbringen. Mehr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Versprechen Sie mir das? Wenn es in meiner Macht steht, ganz gewiss. Danke. Ich habe mein Leben lang im Strahl eines kalten Lichtes gestanden, das von außen kam und mich mit einem inneren Frost erfüllte. Aber ein Augenblick kann wie ein Feuer sein, in dem sich alles verwandelt. Haben Sie Papier und Schreibzeug zur Hand? Ich möchte sprechen. Verzeihen Sie, Lady Kettrick? Sie kennen mich? Ich habe eine Botschaft für Sie. Bitte? Sie warten hier auf jemanden, der nicht kommen wird. Er hat mich beauftragt, Ihnen das zu sagen, da er nicht mehr imstande war, Ihnen eine andere Nachricht zukommen zu lassen. Er lebt. Und er wird leben. Aber er ist nicht mehr frei. Er wollte nicht, dass Sie es durch die Zeitung erfahren, deshalb hat er Ihnen das Telegramm geschickt und Sie hierher in den Green Park gebeten. Wird es lange dauern? 10 Jahre vielleicht, wenn die Richter milde sind. Seine besten Jahre. Vielleicht werden es wirklich seine besten sein. Er selbst nahm das Schlimmste an. Er sagte trotzdem die Wahrheit. Ihm lag nur noch an einem. Sie sollen wissen, dass zwischen ihm und Ihnen nie eine Lüge war. Das hat er mir aufgetragen. Ich danke Ihnen. Und bitte sagen Sie ihm, dass ich ihm ganz vertraue. Das ist das Beste, was ich ihm sagen kann. Wer sind Sie? Ein Freund. Warum tun Sie das für ihn? Muss ihn nicht jeder verdammen? Verurteilen Sie ihn nicht? Ich verurteile seine Tat. Aber noch im Urteil, selbst in der Verdammung, kann Liebe sein. Und wenn Liebe nach Schuld fragen würde, dann gäbe es auf der Erde längst keine Menschen mehr. Das Hörspiel brachte Das kalte Licht nach dem gleichnamigen Drama von Karl Zuckmeier. Die Rollen und ihre Sprecher waren Christoph Wolters, Rolf Henniger, Buschmann, Wolfgang Golisch, Jördis, Dagmar Altrichter, Sir Elwin Ketterick, Peter Esser, Angus Philly Brown, Oswald Döpke, Nikolaus Löwenschild, Erich Ponto, Dorothy Fitch, Edith Herdegen, Roy, ein Testpilot, Walter Starz, Thomas Norsen, Leonard Steckel. Außerdem sprachen Hans Bernhard, Erich Buschardt und Günther Schmitz. Toningenieur Friedrich Basan, Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion mit Radio Basel, dem österreichischen Rundfunk, Radio Bremen und dem bayerischen Rundfunk. Am kommenden Sonntag hören Sie aus der Reihe vor 50 Jahren eine Produktion des SWF. Der Trojanische Krieg findet nicht statt, von Jean Giraudoux. Wenn Troja den Frieden gewahrt wissen will, dann muss Paris auf Helena verzichten. Paris auf Helena verzichten. Aber gehört Helenas Schönheit nicht der ganzen Stadt? Das politische Geschäft wird unter vier Augen verhandelt. Der Trojanische Krieg findet nicht statt, von Jean Giraudoux, mit Dagmar Altrichter, Will Quadflieg, Rolf Henniger unter anderem, am 14. August um 18:30 Uhr.